Dialog 16, 5 Uhr Tee. Dialog 16, 5 o'clock Tea. Hallo, komm doch herein und setz dich. Hello, come in and have a seat. Kann ich dir etwas zum Trinken anbieten? Can I offer you something to drink? Ich hätte gerne eine Tasse Tee. I'd like a cup of tea, please. Nimmst du Milch und Zucker? Do you take milk and sugar? Nur Milch, bitte. Keinen Zucker. Just milk, please. No sugar. Nimm doch ein paar Kekse. Have some biscuits. Oder eine Scheibe Toast. Or a piece of toast. Danke, gerne. Yes, thank you. Noch eine Tasse Tee? Another cup of tea? Nein, vielen Dank. No, thank you. Leider muss ich jetzt gehen. I'm afraid I must go now. Oh, wie schade. Oh, what a pity. Nützliche Ausdrücke. Nehmen Sie doch ein Glas Sherry. Have a glass of sherry. Nehmen Sie doch einen Drink. Have a drink. Nehmen Sie doch eine Zigarette. Have a cigarette. Nehmen Sie doch ein Glas Wein. Have a glass of wine. Nehmen Sie doch ein Stück Kuchen. Have a piece of cake. Nehmen Sie doch noch etwas Tee. Have some more tea. Nehmen Sie doch noch etwas Kaffee. Have some more coffee.